Abfahrt. Fahren Sie mit der Fähre. This is the end. to clear my mind before I sleep or else I tend to close my eyes and realize there's nothing there but light. I need shadow, I need darkness to help me through the night. The dark side. To wait till dawn. The dark side. We'll be right back. Ja, wie sieht's denn aus, Boso? Können wir noch ein bisschen feiern, oder wie das aussieht? 5 Euro Feierabend, glaube ich, weiß es gar nicht genau. Ist doch scheißegal, ich wünsche trotzdem nochmal frohe Weihnachten. Die Hühnerhütte brennt natürlich bis zum Geht nicht mehr her, meine Herren. Ja, ja. Wir sind immer noch hier, schön auf Sunshine Live, bis 5 Uhr circa, würde ich sagen. Also feiern wir noch ein bisschen, ne? Mit so ein bisschen Hardstyle zum Schluss hat doch keiner was gegen, ne? Ich nämlich auch nicht. Also nicht, dass wir das Radio sprengen würden, ne? Ist ja klar. Zu Hause nicht hier sein können. Ist das geil hier, ne? Meine Herren! Selten so geil gefeiert. Schöne Heiligabendmusik. Ready! We'll be right back. Ja, und wo wir schon mal bei Sunshine Live sind. Schöne Grüße an DJ Falk, dein Doppelgänger ist auch hier. Hallo! Also was Originaleres habe ich auch noch nicht gesehen.